Sieh zu, wie die Liebe stirbt an einem Tag. Sieh zu, wie Tränen zu Pfützen werden. Sieh zu, wie einfach nichts passiert. Und es nervt. Und ich hab Angst. Sieh zu, wie du zerplatzt vor Stolz. Sieh zu, wie deine Freunde sterben. Sieh zu, wie die Nacht vergeht und der Tag, den du Sehnsucht bringt. Es nervt! Und ich hab Angst. Und alles nur, um ein bisschen von den blutenden Adern zu spüren. Es nervt. Und ich hab Angst. Sieh zu, wie der Tag vergeht. Und immer nur noch so tun, als ob. Aber ich töte dich. Ich umarme dich. Ich liebe dich.